Hebräer Kapitel 2. Darum sollen wir desto mehr wahrnehmen des Worts, das wir hören, dass wir nicht dahin fahren. Denn so das Wort fest worden ist, das durch die Engel geredet ist, und eine jegliche Übertretung und Ungehorsam hat empfangen seinen rechten Lohn. Wie wollen wir entfliehen, so wir eine solche Seligkeit nicht achten? Welche, nachdem sie erstlich gepredigt ist durch den Herrn, ist sie auf uns kommen durch die, so es gehört haben. Und Gott hat ihr Zeugnis gegeben mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kräften und mit Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Denn er hat nicht den Engeln untertan die zukünftige Welt, davon wir reden. Es bezeuget aber einer an einem Ort und spricht, was ist der Mensch, dass du sein gedenkest, und des Menschen Sohn, dass du ihn heimsuchest? Du hast ihn eine kleine Zeit der Engel mangeln lassen. Mit Preis und Ehren hast du ihn gekrönet und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du untertan zu seinen Füßen. In dem, dass er ihm alles hat untertan, hat er nichts gelassen, das ihm nicht untertan sei. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan sei. Den aber, der eine kleine Zeit der Engel gemangelt hat, sehen wir, dass es Jesus ist, durch Leiden des Todes gekrönet mit Preis und Ehren, auf dass er von Gottes Gnaden für alle den Tod schmeckete. Denn es ziemete dem, um deswillen alle Dinge sind, und durch den alle Dinge sind, der da viel Kinder hat, zur Herrlichkeit geführet, dass er den Herzog ihrer Seligkeit durch Leiden vollkommen machte. Sintemal sie alle von einem kommen, beide, der da heiliget und die da geheiliget werden. Darum schämet er sich auch nicht, sie Brüder zu heißen, und spricht, ich will verkündigen deinen Namen meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Und abermal, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen, und abermal, siehe da, ich und die Kinder, welche mir Gott gegeben hat. Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er's gleichermaßen teilhaftig worden, auf dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist dem Teufel. Und erlösete die, so durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein mussten. Denn er nimmt nirgend die Engel an sich, sondern den Samen Abrahams nimmt er an sich. Daher musste er aller Dinge seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott, zu versöhnen die Sünde des Volks. Denn darinnen er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden.